Erster die Söhne von Levi waren Gerson, Kahat und Merari. Zweiter die Söhne von Gerson hießen Libni und Simei. Dritter die Söhne von Kahat waren Amram, Isa, Hebron und Uziel. Vierter die Söhne von Merari waren Maheli und Musi. Das sind die Familien der Leviten. Fünfter von Gerson kamen Libni, Jahat und Simna. Sechster dann kamen Jo, Edo, Sera und Jetrai. Siebter die Söhne von Kahat waren Aminadab, Korah und Assir. Achter dann kamen Elkanah, Ebjasaph und Assir. Neunter dann kamen Tahat, Uriel, Ussia und Sol. Zehnter die Söhne von Elkanah waren Amasai und Ahimot. Elftes sein Sohn war Elkanah. Dann kamen Zophai und Nahat. Zwölfter dann kamen Eliab, Jeroham, Elkanah und Samuel. Dreizehnter die Söhne von Samuel waren Joel und Abia. Joel war der älteste Sohn. Vierzehnter die Söhne von Merari waren Maheli, Libni, Simei und Ussa. Fünfzehnter dann kamen Simea, Haggia und Asaja. Sechzehnter David wählte Männer für den Gesang im Haus Gottes aus. Die heilige Lade war nun an einem festen Ort. Siebzehnter sie sangen vor dem Zelt Gottes. Später baute Salomo den Tempel in Jerusalem. Sie hielten sich an die Regeln. Achtzehnter das sind die Sänger und ihre Söhne. Heman war der Sänger. Er war der Sohn von Joel und Samuel. Neunzehnter Samuel war der Sohn von Elkanah. Elkanah war der Sohn von Jeroham. Jeroham war der Sohn von Eliel. Zwanzigster Eliel war der Sohn von Toa. Toa war der Sohn von Zuf. Zuf war der Sohn von Elkanah. 21. Elkanah war der Sohn von Mahat. Mahat war der Sohn von Amasai. Amasai war der Sohn von Elkanah. 22. Elkanah war der Sohn von Joel. Joel war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Zephania. 23. Zephania war der Sohn von Tahat. Tahat war der Sohn von Assir. Assir war der Sohn von Ebjasaph. 24. Asaph war der Bruder von Heman. Er stand an seiner rechten Seite. Asaph war der Sohn von Berechja. 25. Berechja war der Sohn von Simea. Simea war der Sohn von Michael. Michael war der Sohn von Basea. 26. Basea war der Sohn von Malchia. Malchia war der Sohn von Etni. Etni war der Sohn von Sera. 27. Sera war der Sohn von Adaja. Adaja war der Sohn von Isen. Isen war der Sohn von Simma. 28. Simma war der Sohn von Simmai. Simmai war der Sohn von Jahat. Jahat war der Sohn von Gerson. 29. Isen stand an der linken Seite. Er war der Sohn von Kisi. Kisi war der Sohn von Abdi. 30. Abdi war der Sohn von Maluch. Maluch war der Sohn von Hasabja. Hasabja war der Sohn von Amazia. 31. Amazia war der Sohn von Hilkia. Hilkia war der Sohn von Amzi. Amzi war der Sohn von Bani. 32. Bani war der Sohn von Sema. Sema war der Sohn von Maheli. Maheli war der Sohn von Musi. 33. Die anderen Leviten arbeiteten auch im Haus Gottes. Sie hatten viele Aufgaben. 34. Aaron und seine Söhne opferten Tiere auf dem Altar. Sie arbeiteten im heiligsten Raum. Sie folgten den Regeln von Mose. 35. Das sind die Söhne von Aaron, Eliasar, Pinehas und Abisur. 36. Dann kamen Buki, Ussi und Seraja. 37. Dann kamen Merajut, Amaja und Ahitub. 38. Dann kamen Zadok und Ahimaaz. 39. Das sind ihre Wohnorte. Die Söhne von Kahat bekamen zuerst Land durch das Los. 40. Sie bekamen die Stadt Hebron im Land Juda. Auch die Wiesen um die Stadt gehörten ihnen. 41. Aber die Felder und Dörfer gehörten Kaleb. Er war der Sohn von Jephunne. 42. Die Söhne von Aaron bekamen Hebron. Das war eine Stadt zum Schutz. Sie bekamen auch Libna. 43. Sie bekamen auch Jetin, Esthemoa, Holon und Debir. 44. Sie bekamen Asan, Jutta und Beth-Semes mit ihren Wiesen. 45. Vom Stamm Benjamin bekamen sie Gibeon, Geba, Alemet und Anatot. Es waren insgesamt 13 Städte. 46. Die anderen Söhne von Kahat bekamen 10 Städte. Diese Städte kamen von Ephraim, Dan und Manasse. 47. Die Söhne von Gersohn bekamen 13 Städte. Diese kamen von Issachar, Asser, Naphtali und Manasse. 48. Die Söhne von Merari bekamen 12 Städte. Diese kamen von Ruben, Gad und Sebulon. 49. Die Israeliten gaben den Leviten diese Städte und die Wiesen. 50. Sie gaben die Städte von Juda, Simeon und Benjamin durch das Los. 51. Einige Familien von Kahat bekamen Städte vom Stamm Ephraim. 52. Sie bekamen Sichem im Gebirge Ephraim. Sichem war eine Stadt zum Schutz. Sie bekamen auch Geser. 53. Sie bekamen Jokmim und Beth-Horon mit ihren Wiesen. 54. Sie bekamen Ayalon und Gadrimmen mit ihren Wiesen. 55. Vom halben Stamm Manasse bekamen sie Tanach und Chiblim. 56. Die Söhne von Gersohn bekamen Golan in Basan und Astaroth. 57. Vom Stamm Issachar bekamen sie Kedes und Dabrat. 58. Sie bekamen auch Ramoth und Anem mit ihren Wiesen. 59. Vom Stamm Asser bekamen sie Misial und Abdon. 60. Sie bekamen auch Helkat und Rehob mit ihren Wiesen. 61. Vom Stamm Naphtali bekamen sie Kedes in Galiläa, Hamoth und Kirjatheim. 62. Die Söhne von Merari bekamen Remono und Tabor vom Stamm Sebulon. 63. Östlich vom Jordan bekamen sie Städte von Ruben. Das waren Beza und Jaza. 64. Sie bekamen auch Kedemoth und Mephat mit ihren Wiesen. 65. Vom Stamm Gad bekamen sie Ramoth in Gilead und Mahanaim. 66. Sie bekamen auch Hesbon und Jaza mit ihren Wiesen.